Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. VI. Fortsetzung des vorigen, Teil 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wir sind nun ganz nahe bis zu dem Punkt vorgerückt, um dessentwillen vermuthlich diese ganze Unterredung angefangen und durch so vielerlei mäandrische Umschweife und Aus- und Einbeugungen bis hierher geführt worden. Aber so wohlfeil gibt es unser poetisierender Philosoph oder philosophierender Dichter nicht. Er hat sich nun einmal vorgesetzt, uns in diesem dramatischen Dialog zu weisen, dass er sich so gut als irgendein Tragödienmacher auf die Kunst verstehe, den Punkt, auf welchen wir losgehen, alle Augenblicke bald zu zeigen, bald wieder aus dem Gesichte zu rücken, um uns desto angenehmer zu überraschen, wenn wir das, was er uns so lange durch einen unmerklich wieder in sich selbst zurückkehrenden Umweg suchen ließe, endlich unversehens vor unserer Nase liegen finden. Unser verkappter Sokrates, der itzt für eine ziemliche Weile die Larve wieder weggeschoben hat und mit seinem eigenen Gesichte spielt, meint, sie hätten ihre Republik so gut angeordnet, dass es nun weiter nichts bedürfe, als dass Adimant seinen Bruder und Polemarchen und die übrigen Anwesenden aufrufe, ihm mit einer tüchtigen Fackel so lange in derselben herumsuchen zu helfen, bis sie die irgendwo in ihr versteckte Gerechtigkeit ausfindig gemacht haben würden. In der Tat mutete er diesen wackern jungen Männern damit nicht mehr zu, als was sie mit einer mäßigen Anstrengung ihres Menschenverstandes sehr leicht leisten konnten und sollten. Aber dabei hätte der Verfasser des Dialogs seine Rechnung nicht gefunden. Glaukon besteht darauf, dass Sokrates seinem Versprechen gemäß das Beste bei der Sache tun müsse, und dieser schickt sich denn auch um so williger dazu an, da er wirklich in einer ganz eigenen Laune zu sein scheint, sich mit der Treuherzigkeit der jungen Leute einen dialektischen Spaß zu machen und sie nach dem Ding, das er in der Hand hat, fein lange überall, wo es nicht ist, herumstöbern zu lassen. Wohlan also, sagt er, hier zeigt sich mir ein Weg, der uns, hoffe ich, zu dem, was wir suchen, führen soll. Wenn wir unsere Republik gehörig angeordnet haben, so sollte sie, dächt ich, durchaus gut sein. Notwendig, antwortet Glaukon. Sokrates, augenscheinlich ist sie also weise, tapfer, wohlgezüchtet und gerecht. Glaukon, augenscheinlich. Sokrates, wenn wir nun von diesen Vieren eins, welches es sei, in ihr finden, so ist das Übrige das, was wir nicht gefunden haben. Nicht wahr? Glaukon, wie meinst du das? Sokrates, wenn wir unter vier dingen, welcher art sie auch seyn mögen, nur eines suchen und indem wir glücklicher weise zuerst darauf stoßen, es sogleich für das gesuchte erkennen, so lassen wir's dabey bewenden. Haben wir hingegen die drei ersten vorher ausfindig gemacht, so kennen wir eben dadurch auch das, was wir suchen, denn es ist klar, dass es kein anderes seyn kann als das vierte, so noch übrig ist. Richtig, antwortet Glaukon wie ein unbesonnener Knabe, denn es greift sich doch mit Händen, dass er nur unter der Bedingung, wofern diese vier Dinge uns schon bekannt sind, mit Ja antworten konnte. Denn wofern sie es nicht sind, so weiß ich in dem gegebenen Falle zwar, dass das noch nicht Gefundene das Gesuchte ist, aber wozu kann mir das helfen, wenn ich nicht weiß, was es ist? Glaukon musste einfältiger sein als Praxilens Adonis, wenn er nicht sah, wo Sokrates mit seinem mathematischen Axiom hinaus wollte, dass er es nämlich auf die nur eben seiner Republik nachgerühmten vier charakteristischen Eigenschaften anwenden und wenn er die drei zuerst genannten in ihr gefunden hätte, versichern würde, dass ihnen nun auch die Gerechtigkeit nicht entgehen könne, wiewohl dieser Umweg im Grunde zu nichts helfen konnte, als sie ohne alle Not eine gute halbe Stunde länger aufzuhalten. Da sich aber seine Zuhörer nun einmal alles von ihm gefallen lassen, so macht sich unser After-Sokrates abermals den für seine Leser ziemlich langweiligen Zeitvertreib durch eine Menge unnötiger, zum Teil lächerlicher und kindischer Fragen und kopfnickender oder platter Antworten des ehrlichen Glaukons herauszubringen, worin die Weisheit, Mannskraft und Zucht bestehe, in welchen nebst der Gerechtigkeit er den unterscheidenden Charakter seiner Republik setzt und von welchen die erste den Regenten, die zweite den Beschützern vorzüglich beiwohne, die dritte aber, wie er sehr sinnreich und spitzfindig dartut, durch die gebührende Subordination der zwei untern Bürgerklassen unter die oberste, eine mit dem, was man in der Musik Diapason die Oktave nennt, vergleichbare Harmonie des ganzen Staats hervorbringe. Wir hätten also, fährt er nun fort, die drei ersten Formen der Tugend oder der Vollkommenheit, die unserer Republik eigen sein soll, gefunden. Welches wäre dann die noch übrige? Doch wohl die Gerechtigkeit, Glaukon. Jawohl. Sokrates, was haben wir also nun zu tun, lieber Glaukon, als dass wir nach jägerweise einen Kreis um diesen Busch schließen, damit uns die Gerechtigkeit nicht etwa unvermerkt entwische und aus dem Gesicht komme. Denn dass sie hier irgendwo stecken muss, hat seine Richtigkeit. Schaue also überall scharf herum, ob du sie vielleicht eher als ich gewahr werden und mir zeigen kannst. Glaukon, ja, wenn ich das könnte, aber sofern sonst nichts nötig ist, als dir zu folgen und zu sehen, was du mir zeigst, bin ich dein Mann. sokrates nun so komm denn mit und mögen uns die götter glück zu unsrer jagd verleihen glaukon das ist auch mein gebet sokrates der ort scheint mir ziemlich steil und so verwachsen und dunkel daß kaum fortzukommen ist wollen's aber doch versuchen glaukon das wollen wir sokrates heida heida glaukon mich däucht ich bin auf die spur gekommen nun soll sie uns hoffentlich nicht entwischen glaukon das ist mir lieb zu hören sokrates ei ei was seh ich da haben wir ja alle beide einen erzdummen streich gemacht glaukon wieso sokrates sind wir nicht auslachenswert daß wir uns so viele mühe gaben etwas zu suchen das uns gleich von anfang an so nahe lag wir sahen darüber weg und suchten in der ferne was uns diese ganze zeit über vor den füßen herum kollerte glaukon wie soll ich das verstehen sokrates ich will sagen wir reden und hören schon wer weiß wie lange davon und merkten nicht daß wir nur mit andern worten von nichts anderm redeten glaukon welche lange vorrede für einen dessen wißbegierde du so sehr erregt hast sokrates nun so höre denn ich gestehe sehr gern, Eurybates, daß mir die Natur den besondern Sinn versagt hat, der dazu gehört, um an dieser niedrig-komischen Vorbereitungsszene zu einer so ernsthaften Untersuchung Geschmack zu finden. Ich erkenne in dieser unzeitig schäkerhaften Hasenjagd, wobei der Leser sich noch allerlei possierliche Gebärdungen und Grimassen hinzudenken muß, höchstens eine verunglückte Nachahmung irgend einer aristophanischen Possenszene und allenfalls den Pseudo-Sokrates der Wolken, aber nichts weniger als die fröhliche Laune dieses immer heitern und wohlgemuten, aber zugleich immer gesetzten und die Würde seines Charakters nie vergessenden Sokrates, mit welchem ich lange genug gelebt habe, um das feine Salz, womit sein Scherz gewürzt zu sein pflegte, von dem widerlichen Meersalz unterscheiden zu können, worein Plato hier im Zorn der Grazien, die ihm sonst hold genug zu sein pflegen, einen so unglücklichen Mißgriff getan hat. Und was ist nun das Resultat der Entdeckung, die er itzt auf einmal gemacht haben will, nachdem er uns schon so lange in so weit ausgeholten Kreisen um den Brei herumgeführt hat? Oder vielmehr, wie sieht denn der Vogel aus, den er diese ganze Zeit über in der Hand hatte und uns in einem Anstoß von jugendlich mutwilliger Spaßhaftigkeit selbst so lange in allen Hecken und Büschen suchen half? Man erwartet, wie billig, dass er sich endlich entschließen werde, die Hand aufzutun und dem armen, vor Neugier und Ungeduld beinahe platzenden Glaukon den seltenen Wundervogel vorzuzeigen. Aber nein, dieser Sokrates sagt und tut nichts wie andere Menschenkinder, und bei ihm wird uns das schale Vergnügen einer immerwährenden Überraschung bis zur Übersättigung zuteil. Er öffnet zwar die Hand nur eben so weit, daß das vögelchen mit der spitze des schnabels hervorgucken kann, macht sie aber sogleich wieder zu, fängt wieder von neuem zu subtilisieren und zu schikanieren an. Und wozu? Um durch eine Menge unnöthiger Fragen, womit er den ehrlichen Glaukon und uns um so billiger verschonen konnte, da das alles im Vorhergehenden bereits einige Stunden lang mit der mühseligsten Genauigkeit aufs Reine gebracht worden war und durch eine lange Reihe von Gleichungen zu unserer großen Verwunderung endlich herauszubringen, die Gerechtigkeit seiner Republik bestehe darin, dass ein jeder einzelne Bürger der drei Klassen, aus welchen sie zusammengesetzt ist, schlechterdings nur das eine, wozu er am meisten Geschick hat und wodurch er dem Ganzen am nützlichsten sein kann und sonst nichts anders treibe. Wenn ich die verschiedenen, zum Teil sehr verschraubten Formeln, in welchen er diesen Satz aufstellt, recht verstehe, so läuft alles darauf hinaus, dass in seiner Republik jeder Mensch und jedes Ding gerade das ist, was es seiner Natur und Bestimmung nach sein soll, oder um die Sache noch kürzer zu geben, dass jedes das, was es ist, immer ist. Da ein Wort doch weiter nichts als das Zeichen einer Sache oder vielmehr der Vorstellung, die wir von ihr haben, ist, so kann es dem Wort Gerechtigkeit allerdings gleich viel sein, was Plato damit zu bezeichnen beliebt. Aber der Sprache ist dies nicht gleichgültig, und ich sehe nicht, mit welchem Recht ein einzelner Mann, Philosoph oder Schuster, sich anmaßen könne, Worte, denen der Sprachgebrauch eine gewisse Bedeutung gegeben hat, etwas anders heißen zu lassen, als sie bisher immer geheißen haben. Was Plato unter verschiedenen Formen Gerechtigkeit nennt, ist bald die innere Wahrheit und Güte eines Dinges, die ihm eben dadurch, dass es Recht ist oder dass es ist, was es sein soll, zukommt. Bald die Ordnung, die daraus entsteht, wenn viele verschiedene miteinander zu einem gewissen Zweck in Verbindung stehende Dinge das, was sie vermöge, dieser Verbindung sein sollen, immer sind. Bald die Harmonie, die eine natürliche Wirkung dieser Ordnung ist. Aber fürs Erste, wenn sein Geheimnis weiter nichts als das war, so hätte er uns, deucht mich, die Mühe einer so langwierigen und langweiligen Initiation ersparen können. Und zweitens wird es, wenigstens außerhalb seiner eigenen Republik, wohl immer bei der gewöhnlichen, allenthalben angenommenen Bedeutung des Wortes Gerechtigkeit verbleiben, und der alte Simonides wird umso mehr Recht behalten, da alle platonischen Formeln ohne große Mühe sich mit der seinigen in Gleichung setzen lassen. Denn indem die Obrigkeit in seinem Staat das ist, was sie sein soll und nichts anders, erhält und gibt sie, wie er beiläufig selbst gesteht, dem Staat und jedem einzelnen Gliede desselben, was sie ihm vermöge, ihrer Bestimmung schuldig ist. und eben dasselbe gilt von der klasse der beschützer oder soldaten und von den sämmtlichen künstlern handwerkern feldbauern kaufleuten krämern u s w welche plato mehr seiner hypothese zu gefallen als aus hinlänglichem grunde ohne sich viel um sie zu bekümmern in die dritte klasse zusammengeworfen hat. Unser platonisierender Sokratiskus hatte sich anheischig gemacht, am Beispiel einer gerechten Republik im Großen zu zeigen, was Gerechtigkeit in der Seele eines Menschen gleichsam im Kleinen sei. Das erste also, was ihm oblag, war, das Bild eines gerechten, das ist in sich selbst vollendeten oder vollkommenen Staats zu entwerfen, und dies ist es, was er bisher nach seiner Weise geleistet hat. Er fand, dass ein echtes Gemeinwesen, dessen Grundgesetz ist, dass jedes Glied desselben ausschließlich ein einziges zum Wohl des Ganzen unentbehrliches Geschäft treibe und dazu erzogen werde, notwendig aus drei Klassen von Bürgern, aus Regenten, Räten und Aufsehern, aus bewaffneten Beschützern und aus einer für die Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bewaffnung und andere solche Bedürfnisse des Staats und seiner Bürger um Lohn arbeitenden Klasse bestehen müsse. Und das auf der Einschränkung eines jeden Bürgers in den Kreis der einzigen Beschäftigung, wozu er am besten taugt, und auf der strengsten Unterwürfigkeit unter die Gesetze und die Regierung, die gesunde Beschaffenheit des Staats, die ihm Gerechtigkeit heißt, sowie auf dieser die Erhaltung und der Wohlstand desselben beruhe. Um nun die Anwendung dieser Erklärung der Gerechtigkeit auf den einzelnen Menschen zu machen und sich dadurch auch des zweiten Teils seines Versprechens zu entledigen, unternimmt er, seinen Zuhörern zu zeigen, dass in der menschlichen Seele eben dieselbe Verfassung stattfinde wie in seiner Republik, nämlich dass sie wie diese aus drei Hauptteilen oder eigentlich aus drei ihrer Natur nach verschiedenen, wiewohl zusammen ein Ganzes ausmachenden Seelen bestehe, in deren unterster alle Arten von sinnlicher, eigennütziger, an sich selbst unvernünftiger, zügelloser und unersättlicher Begierden, in der zweiten ein gewisses, mutiges, zürnendes, an sich selbst wildes und unbändiges Wesen, Thymos vom Plato genannt, das sich gegen alles, was ihm als schlecht, unedel, ungerecht und ordnungswidrig erscheint, empört und ihm aus allen Kräften entgegenkämpft, in der dritten und höchsten endlich die Vernunft und ein unaufhörliches Streben nach der Wissenschaft des Wahren und Guten ihren Sitz haben. Die sämtlichen Begierden nach Genuss und Besitz körperlicher Gegenstände und allen Arten von sinnlichen Befriedigungen sind ihm in der Seele, was die mechanische um Lohn und Gewinn arbeitende Klasse in der Republik. Zwar zum Leben ebenso unentbehrlich wie diese, aber sich selbst überlassen, können sie wie jene, wofern sie nicht durch die beiden obern Klassen in der Zucht erhalten würden, als blinde und ihrer befriedigung alles aufopfernde triebe nichts als unheil in der innern republik des menschen stiften um den wohlstand derselben befördern zu helfen müssen sie also der vernunft unterworfen und von dieser immer unter strenger zucht gehalten werden der bewaffneten klasse oder den beschützern in platons republik entspricht in der innern ökonomie des menschen das vorgebliche zornmüthige streitbare ruhmbegierige wollust und eigennutz verachtende nichts fürchtende und allem widerstand trotz bietende prinzip thymos dessen Bestimmung ist, die Regierung der Vernunft zu unterstützen, ihre Rechte zu schirmen und den Pöbel der Begierden in gehöriger Ordnung und Unterwürfigkeit zu erhalten, welches aber, um diese Bestimmung nie zu verfehlen, zuvor selbst durch Musik und Gymnastik gebändigt und gezüchtet, die Oberherrschaft der Vernunft als des natürlichen Regenten dieser Republik im Menschen immer anerkennen und seinen höchsten Stolz darin suchen muss, in Vollziehung ihres Willens keine Gefahr, kein Ungemach, keinen Schmerz zu scheuen, der Erfüllung dieser Pflicht hingegen jedes Opfer, das sie verlangt, willig darzubieten. So wie nun die Gerechtigkeit in unserer großen Republik in der gehörigen Einschränkung und Subordination der untersten und mittleren Klasse unter der obersten und in der daraus entspringenden Harmonie und Einheit des Ganzen besteht, so hat es, vermöge der Natur der Sache, eben dieselbe Bewandtnis mit den drei verschiedenen Prinzipien, woraus nach Plato die Seele zusammengesetzt ist. Und so wäre denn die wahre Antwort auf die Frage, was die Gerechtigkeit in der Seele an sich selbst ohne Rücksicht auf irgend etwas außer ihr sei, glücklich gefunden. Und unser redseliger Sokrates, der es sich in der Tat sauer genug werden ließ, die Masche, die er auflösen wollte, so stark er nur konnte, zusammenzuschnüren und mit so vielen neuen ineinander verwickelten Knoten zu verstärken, könnte nun billig für heute von aller weitern Bemühung losgesprochen werden. Dass unser Mann in der Art, wie er seine vorgeblichen Untersuchungen anstellt, sich selbst auch hier gleich bleibt, versteht sich, und was ich gegen diese Methode bereits erinnert habe, tritt daher auch hier wieder ein. Eigentlich kann man nicht sagen, dass er untersuche, denn er hat das, was er seinen Zuhörern suchen zu helfen vorgibt, immer schon in der Hand und bei allem Schein von Gründlichkeit und Subtilität, den er seinen taschenspielerischen Operationen zu geben weiß, bedarf es doch nur einer mäßigen Aufmerksamkeit, um zu merken, dass er uns täuscht, wenngleich nicht jeder Zuschauer ihm scharf genug auf die Finger sehen kann, um gewahr zu werden, wie es damit zugeht. Es würde uns zu weit führen, wenn ich die Wahrheit dieser Behauptung durch eine umständliche Analyse dieses Teils des vierten Buchs darlegen und unsern 1000 Künstler gleichsam nötigen wollte, seine Handgriffe einen nach dem andern so langsam vor unseren Augen zu machen, dass sie auch dem Blödsichtigsten nicht entgehen könnten. Ich will mich also bloß darauf einschränken, seinen Beweis der drei wesentlichen verschiedenen Prinzipien, die er in der menschlichen Seele entdeckt haben will, etwas näher zu beleuchten, um zu sehen, ob es wirklich zur Erklärung der mannigfaltigen Erscheinungen in derselben nötig ist, dreierlei Seelen anzunehmen, oder ob wir uns dazu recht gut mit einer einzigen behelfen können. Gegen das Axiom, worauf er seinen Beweis stützt, dass eben dasselbe Subjekt in Widerspruch stehende oder einander aufhebende Dinge unmöglich zugleich und in eben derselben Hinsicht weder tun noch leiden könne, habe ich nichts einzuwenden. Wenn er also zeigen kann, dass diese zugegebene Unmöglichkeit gleichwohl in dem, was wir unsere Seele nennen, täglich als etwas Wirkliches erscheint, so hat er den Handel gewonnen und ich stehe beschämt. Ich übergehe die Einwendungen, die er sich von einem erdichteten Gegner machen lässt, und die fast zu mühsame Art, wie er sie beantwortet, denn ich werde ihm diese Einwürfe nicht machen. Also ohne weiteres zu dem Beispiele, woran er seinem Glaukon klar machen will, dass es ohne seine Hypothese gar nicht zu erklären sei. Hören wir, wie sich sein Sokrates anschickt, um uns zu diesem verzweifelten Ausweg zu nötigen. Ende von 6, Teil 1.